Ja, das ist ja jetzt schon wild. Das waren ja 20, 30 Leute verstreut. An einem Mann hat es bis da hinten rübergehauen, von da drüben, von der linken Seite bis da rüber. Und der eine, den hat es unter den Kasten reingehauen. Zwei Kinder sind tot da hinten im Eck. dark from all over the world. I am too fast. Thank you.